Ja, wir sind mal wieder im Café Noir. Es ist der 8.11.2022 und heute ist die Ausstellungseröffnung Russische Revolution 1921 in Erinnerung an unsere begrabenen Träume. Und ich habe hier die Person, die hier die Bilder gemalt hat und auch später eine Lesung hält über die Bilder, die Johanna. Hallo, schön, dass du da bist und dass du mit dem Café Noir die Ausstellung gemacht hast. Vielleicht am Anfang kannst du dich vielleicht kurz selber vorstellen. Ja, hi, ich heiße Johanna oder Jo. Ich bin 40 Jahre alt, wohne in Stuttgart und habe zwei Jobs, Berufe. Einmal Sozialarbeiterin in Teilzeit und den Rest der Zeit, der frei ist, verbringe ich viel mit Zeichnen, Kunst. Kunst war auch mein erstes Studium an der Kunstakademie in Karlsruhe. Ansonsten bin ich aktives Mitglied der FAU Stuttgart. Ja, und ich zeichne, seit ich 4 Jahre alt bin. Ja, du hast ja jetzt, wie man schon gehört hat, ja jetzt nicht gerade angefangen. Vielleicht fangen wir erstmal damit an. So, was hast du bis jetzt schon so alles gemacht, was so an Bilder malen, zeichnen und so weiter geht? Man hört ja so ein bisschen raus, auch dass du einen politischen Hintergrund hast. Magst du so ein bisschen über dein vorheriges künstlerisches Schaffen erzählen und wie du dich vielleicht auch über die Kunst mitpolitisiert hast oder welchen Part es in deinem Leben eingenommen hat? Also rückblickend gab es immer mal wieder Phasen, wo ich eher politischere Bilder gezeichnet habe. Zum Beispiel für mein Diplom habe ich schon, fällt mir gerade ein, große Zeichnungen gemacht, die Ruinenstädte zeigen. Da war eher so das Thema dahinter, muss man alles gerade Bestehende einreißen, um was Neues machen zu können, beziehungsweise was für eine Zerstörung bringt das vielleicht mit sich? Wollen wir das? Und dann gab es immer wieder längere Phasen, wo ich eher so karge Naturlandschaften gemacht habe, wo es eher um das Thema Einsamkeit vielleicht geht, Sehnsucht nach solidarischen Gemeinschaften oder warum ist Natur manchmal erträglicher, wenn das Zusammenleben mit Menschen so anstrengend ist oder von Gewalt geprägt ist, zum Beispiel. Dann habe ich zeitweise Illustrationen zu Grusel-Horror-Geschichten gemacht. Und in der Zeit, als ich in Südfrankreich war, ich hatte ein Auslandsstipendium bekommen gehabt, habe ich mich mehr mit dem Thema Kolonialisierung, Eroberung von Süd- und Nordamerika befasst. Und in die Zeit fiel ein Ereignis, das ich so ein bisschen als Schlüsselbild für mich definiert habe. Da gab es vor allem von indigener Seite aus Widerstand gegen Freihandelsabkommen in Peru. Und da wurden Aktivistinnen, Demonstrantinnen vom Militär erschossen. Das waren insgesamt 50. Und dann anschließend wurden Leichen in die Flüsse geworfen, um die Anzahl der getöteten Menschen niedriger zu halten. Und dazu habe ich eine Zeichnung gemacht. Also es zeigt einen Ausschnitt vom Regenwald, einen Fluss, in dem Menschen treiben. Genau. Und dann kamen ein paar weitere Bilder zum Thema Kriegsverdrängung, düstere Zukunftsvisionen. Dann kamen wieder Landschaftsbilder und dann kam das Thema Russische Revolution, weil ich mich damit geschichtlich befasst habe. Genau, also so wie der Titel ja auch sagt. Du machst das ja auch, aber auch aus einem bestimmten Blickwinkel. Du bist ja auch in der FAU und wirst dich als anarchistischen Menschen verstehen. Wie soll ich die Frage formulieren? Genau, aus welchem Blickwinkel betrachtest du die russische Revolution? Du schreibst ja auch, Erinnerungen an unsere begrabenen Träume und also aus welchem Hintergrund verarbeitest du in deinen Bildern die Russische Revolution und vielleicht halt auch noch 1921. Alle werden da an 1917 denken. Vielleicht kannst du ein bisschen dazu was erzählen. Mhm. Vielleicht erst zu dem verwirrenden Revolution 1921, um das zu klären. Also mein Revolutionsverständnis umfasst nicht nur den Moment, wenn zum Beispiel eine Regierung gestürzt wird, sondern umfasst den Beginn ab da, wo sich die Welle anfängt zu häufen, die dann zu dieser Revolution führt oder zu diesem Umsturz, zu der tiefgreifenden, grundlegenden gesellschaftlichen Veränderung, die nachhaltig eine Gesellschaft umstrukturiert, bis sie sich festigt. Und das fängt in Russland ja früh an. Ich glaube, Vinja Damczak hat auch mal gesagt, RevolutionärInnen wissen oft gar nicht, dass sie sich schon in einer Revolution befinden. Und es wird später mal festgemacht, ab wann eine Revolution dann begonnen hat. Und in Russland umfasst es auch 1905, 1906. Das wird die erste Revolution genannt, dann Februar 1917, die zweite, den Putsch im Oktober bezeichnen viele Leninistinnen allgemein als dritte Revolution. Ja, und 1921 ist ja noch die Zeit, wo sich das dann alles weiter gefestigt hat. Das dazu, was war vorangehend, aus welchem Blickwinkel? Genau, und also ich meine, ich beziehe mich ja auch auf den zweiten Punkt, also von dem Titel deiner Ausstellung, Erinnerung an unsere begrabenen Träume. Ja. Da steckt ja auch ein bisschen Kritik an dem, wie es dann im Endeffekt abgelaufen ist oder was daraus geworden ist. Genau, also die Russische Revolution mit den all ihren anfänglichen Hoffnungen auf eine insofern eine Umstrukturierung der Gesellschaft, des Zusammenlebens hin zu einer befreiteren Gesellschaft, eine Emanzipation der vor allem unterdrückten Menschen, eine Selbstverwaltung durch gewählte Räte, die Aneignung der Produktionsmittel des Landes und so weiter, ist grandios gescheitert. Es ging ja über eine Diktatur, Verfolgung und so weiter. Das muss ich jetzt nicht näher ausholen. Aber diese Hoffnung am Anfang, die auch viele antiautoritäre AnarchistInnen mitgetragen haben oder ganz viele Menschen, die sich vielleicht auch oder parteilos andere, verortet oder haben. Oder andere KommunistInnen. Genau. Die also einfach, ja. Die sich im Laufe der Zeit gegen eine Zunahme der diktatorischen Tendenzen gestellt haben, die aber besiegt wurden, im Namen dieser Revolution verfolgt wurden, hingerichtet wurden, eingesperrt wurden, deren eigentliche Ideen, Träume im Nachhinein wie ausradiert wurden über 70 Jahre Sowjetunion, Geschichtsverfälschung. Also dieses begrabene Beträume zieht sich darauf, was passiert, wenn eine Revolution nach innen scheitert. Also nicht durch Angriffe von außen, sondern dadurch, dass im Namen der Revolution Verbrechen begangen werden, die diese Träume unter sich begraben, weil danach niemand mehr zu hoffen wagt, keine Alternative mehr sieht für zukünftige Gesellschaften. Vielleicht, falls man hier so ein bisschen Knurren und Gebelle hört, wir haben hier einen Hund noch bei uns, der bespaßt werden will oder die bespaßt werden will. Genau, aber ja, lassen wir uns nicht dabei rausbringen. So das, so zu deinen Hintergründen, wie so, so zur auch historischen Einordnung, wie du darauf kamst, dich damit zu beschäftigen. Jetzt können leider unsere HörerInnen die Bilder so jetzt nicht sehen. Wir sind ja ein Radio, kein Fernseher oder sonst irgendwie, wo sie die sehen können, können wir ja gleich noch besprechen. Aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen über die Bilder an sich, welche Motive an sich hast du auf Leinwand gebracht, sagt man, glaube ich, so. Und Papier. Papier. Papyrus. Genau, welche Motive und vielleicht für den Kenner oder die Kennerin vielleicht auch so, welcher Stil, welche Art. Ich bin ja ein Banause, aber vielleicht können Menschen was damit anfangen. Ein Zeitungsartikel in der Waiblinger Kreiszeitung hat mich mal als jungmeisterlich beschrieben. Realistisch, jungmeisterlich. Also an die ersten Zeichnungen, die ich zur Russischen Revolution gemacht habe, entstanden während einem selbst auferlegten Geschichtsstudium über diese Zeit. Das waren erstmal Zeichnungen, die ich aufgrund von Fotos, die ich vorgefunden habe, zu der Zeit gemacht habe. Also es sind kleinere Zeichnungen mit Kohle gezeichnet. Realistisch, haben dokumentarischen Charakter. Sie sind aus dem Blickwinkel der besiegten RevolutionärInnen gezeichnet, die damals scheiterten. Und? Also eins ist ja, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gelesen und interpretiert habe, so zum Beispiel bei der Beerdigung von Pjotr Kropotkin. Ja, da sehen wir Alexander Bergmann. Bergmann kommt beispielsweise als eine erzählende Person öfters mal in den Bildern vor, weil ich mit 17 mein erstes Buch von Bergmann gelesen habe. Das hat mich zum Anarchismus gebracht. Und ich habe nur Punkerbücher gelesen. Na, siehst du mal. Und Bergmann war von 1920 bis 22 in Russland, ging hin, der erste Tag beschreibt er als der schönste in seinem Leben, weil er endlich auf revolutionärem Boden ist und voller Hoffnung für das neu entstandene Leben ist. Und er verlässt 22 Russland desillusioniert und kehrt nie wieder zurück. Ja, und der führt öfters als Erzähler durch die Bilder. Dann gibt's noch eins von ihm und Fania Baron. Fania wurde 1921 hingerichtet als Anarcha-Syndikalistin, die vor allem für NABAT, das war die anarchistische Konföderation in der Ukraine, tätig war. Ja, dann gibt's noch eine Zeichnung einer Person der Magnovchina. Dann gibt es einige Zeichnungen zum Kronstädteraufstand. Kronstadt umfasst, glaube ich, das meiste. Das sind so 15 Zeichnungen insgesamt. Ist ja auch das, sagen wir mal, so das bekannteste neben Machno China. Also für die Menschen, die es nicht wissen, Machno war, kann man das sagen, eine sehr führende Persönlichkeit in der ukrainischen anarchistischen Bewegung damals. Die, also so eine recht bäuerliche Bewegung, die sich gegen die Rotarmisten, aber gleichzeitig gegen die Konterrevolution, die Weißarmisten, zur Wehr setzen mussten. Und hat aber eine Zeit lang wohl richtig gut funktioniert, dass sich Bäuerinnen zusammengeschlossen haben. Aber das nur mal so. Du kannst natürlich ergänzen, falls es da, falls sie es haben, zu platt. Sie haben vor allem zuallererst gegen die Weißen gekämpft. Ich glaube, grob zusammengefasst war das Verhältnis zur Roten Armee ambivalent. Sie wurden immer mal wieder dann durch Verträge und so weiter dazu benutzt, die Weißen abhalten zu können. Und ab dem Moment, als das Ende des Bürgerkriegs absehbar war, wurden sie hintergangen und zerschlagen und ihre wichtigsten Personen exekutiert. Man könnte richtig in die Historie einsteigen. Ja, du wolltest 20 Minuten machen. Ja. Okay, dann gehen wir einfach weiter. Wie gesagt, ihr, die das jetzt gerade hört, also jetzt ist ja Sonntag, wo ihr es hört, in der Radio-A-Sendung. Die Ausstellung war jetzt die Woche über im Café Noir in der Schaumburgstraße 5, also da, wo auch das P8 ist. Ich habe bisher nur was zu den dokumentarischen Bildern gesagt. Es gibt noch ein paar farbige, sind aus der Gegenwart. Dann gehen wir erstmal nochmal zurück. Ja. Das kannst du ja rausschneiden, oder? Das bleibt drin. Das bleibt alles drin. Ja, das bleibt alles drin. Okay, du bist schuld, nicht ich. Ja, ich bin schuld. Also die ersten Zeichnungen waren dokumentarisch eher. oder als Vorstudie für größere Zeichnungen, um diese Person zeichnen zu lernen, weil Gesichter zeichnen ist furchtbar schwierig. Ich kann es rausschneiden. Ja. Und dann war ich selber in Russland 2019 in St. Petersburg, Kronstadt und Moskau und habe die Orte angeschaut, über die ich schon so viel gelesen habe. Das war ein bisschen tragisch, melancholisch manchmal, manchmal aber auch furchtbar bizarr. Und ja, da habe ich noch ein paar farbliche Zeichnungen gemacht. Das ist eher so eine Mischtechnik aus Aquarell, Kreide, Buntstifte. Ja, dann gibt es noch ein Bild, das heißt Rose von Rojava, über die Revolution dort. Das ist für mich ein bisschen auch Hoffnung der Gegenwart. Ja. Ja, das war auch wichtig. Okay, dann kommen wir nochmal auf meine Frage zurück. Genau. Die Leute können es ja jetzt nicht sehen, aber vielleicht können sie ja in Zukunft deine Bilder sehen oder irgendwo nachschauen. Und du hast ja auch ein Buch gemacht. Ja, das ist bei Syndikat A Verlag erschienen. Und ich habe eine Homepage, da sind alle Bilder zur russischen Revolution und zu dem Thema eingestellt. Neben anderen Zeichnungen von mir. Die findet ihr auf www.johannateske.com. Teske wird T-E-S-K-E geschrieben. Sehr gut, dann falls ihr nicht zufälligerweise wirklich mal die Woche über im Café Noir wart oder einfach beim irgendeinem P8-Konzert und mal reingeschaut habt, dann könnt ihr die Bilder da nachschauen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ihr könnt auch neue Bilder hoffentlich mal, das klingt so fordern, wenn es dann neue Bilder gibt, könnt ihr euch die auch ansehen oder wenn du mal wieder eine Ausstellung und Lesung machst, gehe ich davon aus, dass man das da finden kann. Ja, zuerst muss ich mal ein paar neue Zeichnungen produzieren. Hast du da schon Ideen? Ja, ein übergeordnetes Thema. Ich werde mir Stuttgart vorknöpfen. Stuttgart, wie es heute ist. Die Vergangenheit, geschichtliche Ereignisse, auf die ich mich beziehe. Das sind in letzter Zeit vermehrt, also alles, was mit sozialen Bewegungen zu tun hat, also das Aufbegehren von unten für emanzipatorische Errungenschaften, eine gesellschaftliche Veränderung kämpfen. Welche großen Streiks gab es zum Beispiel in Stuttgart? Wo fanden die statt? Ich habe aber auch von Bekannten Verhörprotokolle bekommen, von FAUD-Mitgliedern von 1935, 36. Ja, so als übergeordneter Titel schwebt mir vor allen Widrigkeiten zum Trotz. Ob es dabei bleibt, ist die Frage. Es wird auch hübsche Weinbergsansichten geben. Ja. Als Ausgleich. Als Ausgleich. Es gibt schöne Wanderwege um Stuttgart, ja. Aber das ist ein guter Titel, denn für die vielleicht nächste Ausstellung, die du machst. So, also ich glaube, das ist auch sehr aktuell. Ah, und ich muss noch mit meiner letzten Arbeitsstelle abrechnen. Das wird auch drin vorkommen. Okay. Ich hoffe, dass die Ausstellung gut laufen wird und wünsche dir viel Erfolg für später die Lesung. Danke. Und wir werden wieder voneinander hören. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke. Ciao.